Ja, willkommen auf Coloradio als Lückenfüller heute hier für 2 Stunden die Sandy Eve Crew. Passt sehr gut. Ich hoffe, ihr hört gerade auch rein und seid nicht allzu sehr überrascht. Das heißt 2 Stunden elektronische Musik von HGN und Herrn Kulair. Viel Spaß. Grüß an dieser Stelle, sei Stefan, der jetzt vor seinem Laptop dahin schmilzt, weil die Musik einfach so schön ist. And I think we're dead. I really do. Okay. Hallo Stefan. Ich habe noch schnell ein paar frische Platten pressen lassen. Nein, das ist abgeholt zu Hause. Und momentan der Rick an den Plattenspieler. Special bis 22 Uhr. Natürlich auch wieder anrufen hier unter 320547 und 2 mal die 1. und momentan die Tiger Stripes auf Get Physical Records. Wir werden es natürlich nicht versäumen, euch heute auch mal ein paar Party-Dates mit auf den Weg zu geben. Als ersten Tipp möchte ich heute empfehlen die Microscope Session. Intellektuell, Poser, Get a Little Closer im Festspielhaus Hellerau mit Kiez Express, Live-Konzert bei S&D, Music Set bei New World Aquarium. Die sind danach auch noch zur Aftershow-Party in der Galerie Disco. Des Weiteren haben wir auch noch Daniel Stefanik, Steve Buck und Gunja in der Showbox. Und um uns etwas einzustimmen, werden wir jetzt mal kurz ein kühles Blondes öffnen. Samstagabend mal, heute ein Extra von Rick und mir, dem Hagen. Afro-Party heute nach der Microscope-Session im Festspielhaus Hellerau zu sagen. In der Galerie Disco spielen Static Thomas. Ich muss nochmal gucken. Aha. NVAQ von Dels in Amsterdam. Jakob Korn AKV aus Dresden und Mika vom Tranquillo in Dresden. Und die Telefonnummer lautet immer noch 320-54711. Ihr hört nun auf der rotierenden Scheibe Diffix mit Super Lounge. Auf Yeah, No Recordings. We'll be right back. Da werde ich mal versuchen, etwas lauter zu sprechen. Danke Stefan für den Tipp. Ich versuche mal die Regler etwas höher zu ziehen. Der nächste Partytipp für diese Nacht ist Club der Republik. Es ist Clubnacht. Victor Flat, Jekyll und Hyde DJ Team und Ronald Christoph. Zu Ronald Christoph ist zu erwähnen, er spielt live. Was auch immer man darunter verstehen mag. 22 Uhr geht's los. Und ihr hört die Sunday Eve Show auf Color Radio heute Samstagabend als extra Special VIP irgendwas. Viel Spaß. Thank you. Und an dieser Stelle möchte ich noch ein paar mehr Zuhörer begrüßen. Hallo Claudi. Und hallo Daniel. Schönen Abend euch. Hört Emmanuel auf dem BS1 Imprint. Eine der heißesten Scheiben momentan, auch in UK. Auch mit Schlomi aber auf dem Label. Hier noch ein kleiner Party-Tipp für Leute, die mehr auf Rock, Pop etc. stehen. Und zwar AC Conny, Monotectoni Berlin und Cobras Guys aus USA. Ihr hört uns noch. Eine Stunde, 10 Minuten, danach kommt der Georgi Deval mit Spur 1 Radio Show. Er wird euch dann richtig ins Wochenende schicken. We'll be right back. Tipp in eigener Sache. Diese Sendung könnt ihr, wenn wir es ja hinkriegen, morgen schon downloaden und euch immer und immer wieder reinziehen. Und nochmal kurz was, ihr könnt auch anrufen unter 320547 und 2x1. Da haben wir schon Schlummi aber auf dem BS1 Imprint. Mein Tipp für dieses Jahr und auch die nächsten. Stelle mache ich auch nochmal Werbung in eigener Sache. Nächste Woche am 10.10. in der Galerie Disco haben wir eine Deo-Cure, die geht in die dritte Saison mit Zielinski als Live-Act, François Ossillo, Percussion und Animation und natürlich Mietze und Machisse an der Klavierkiste. Umrahmen wird das Ganze der Insekto, der Korova und meine Wenigkeit. Ich hoffe, ihr kommt vorbei. Es wird eine spannende, lustige Geschichte, so wie immer. Und ich zähle auf euch. Zu erwähnen sei noch, es geht los um 22 Uhr. Und in der Galerie Disco. Sandy Eve Show auf Coloradio heute zum Samstag als extra Special Warm-Up, Weekend Warm-Up. Einen Dex regulär. An der Stelle sei noch erwähnt, Distillerie in Leipzig feiert 16 Jahre Bestehen. Laut aktueller Groove die Grand Dame der ostdeutschen Techno-Clubs. In der Distillerie Gebühren zu feiern. Heute Abend Boli Bill live von Symbus Records Berlin. Deadfish Audio live. Limousine Rot live. Beautiful Planet Earth live. Und Steffen Bennemann von Nachtdigital bekannt an den Decks. Alle Partitäts könnt ihr lesen unter www.bangmitq.de. Dort auch alle weiteren Dates für die nächsten Wochenenden diesen Jahres und der nächsten Jahre. Natürlich nicht nur einen Club in dieser Stadt zu vernachlässigen, der 9 Jahre alt wird dieses Jahr. Das Ganze hat vor 2 Tagen schon angefangen. Mit den Wyoming Prallers setzt sich heute mit Steve Buck fort und wird mit Markus Kafka Special Guest am 18.10. und am 30.10. mit Michael Mayer und Reinhard Fuchs live in der Showbox enden. Und ja, 9 Jahre Showbox. Stay tuned. Zur Veranstaltungsreihe Die Okür für nächste Woche anzukündigen oder besser gesagt zu rezitieren. Laut Fritz ist diese Veranstaltung gewissermaßen der Wahnsinn. Sprich, Diokür hat gewissermaßen den Wahnsinn für sich gepachtet. Ganze Sache noch etwas aufzulockern. Morgen Abend im Zentralgasthof Weinböhler, die EAV, besser bekannt als Erste Allgemeine Verunsicherung. Wer Lust und Laune hat zum Sonntag ab 21 Uhr, Zentralgasthof Weinböhler. Wer das Original errät, kann anrufen unter 320 54 711. We'll be right back. Hallo? Hier ist der Joe. Und ich sitze hier mit 10 Leuten zusammen und wir wollen eigentlich meine Sendung anhören, die ab 9 Uhr starten sollte. Aha. Du bist gerade live auf Sendung. Die haben wir irgendwie nie gefunden. Und also ja. Ein Heute-Ordner und eine Koordination. So angenehm. Kannst du mal im Büro anrufen, bitte? Mach mal. Danke. Also wir werden jetzt wahrscheinlich umswitchen auf die Sendung Violet. Sorry, kleiner Fauxpas von uns. Nicht beabsichtigt. Und als letztes noch regulär am 25.10. in der Koralle und am 10.10. ich, Sir Machiste, etc. pp. In der Galerie Disco und hier fahren wir gleich ab mit Violet.